Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Herzlich willkommen beim Brennercast, Spieltag 27. Yes, yes, yo. Hier ist Bernie Meyer und bei mir sitzt in meiner Küche mein Lieblingskomedian, mein Lieblingsfreund, mein Lieblingsnachbar, mein Lieblings-Everybody, Rüdiger Rudolf. Ein herzliches Hallo hier aus der Meyerschen Keimhölle. Ah ja, okay. Jetzt, wo du es angesprochen hast, dann binden wir es jetzt auch mal ins Narrativ ein. Ja. Gestern war bei uns internationaler Kotztag. Also, habt ihr auch große Kotzer geehrt? Irgendwelche Zero Size Models? Ja, also ja. Meine Frau zum Beispiel. Naja, okay, lassen wir das. Auf jeden Fall, es geht uns allen besser. Nebenan sitzt mein Sohn und spielt, ich glaube, Mighty Micro Batman Car Challenge oder so. Aber er wird sich sicher melden, wenn er Fragen zum Endgegner hat oder kacken muss. Ja, ja. Also, cool. So, there's a lot to talk about, Rüdiger. Let's get to it. Wir müssen natürlich kurz das Champions League-Spiel aufarbeiten, ne? Oh von, ja. Von Mittwoch. Ich kann sagen, ich habe es gesehen und habe es gleichzeitig auch. Bist du gemein, ja? Auch nicht gesehen. Ah, wieso? Warum bin ich gemein? Ja, weil du weißt, dass ich die ersten 60 Minuten verpasst habe, dachte ich, das wäre eine Anspielung darauf. Ach so, nein. Aber du hast es gesehen, hast nicht gesehen. Was, weil du nicht hingucken konntest? Also, ich war mir ja eigentlich relativ sicher, dass es gut ausgeht. Ja. Und dann guckte ich, das ist so eine Vorberichterstattung vom ZDF, die war aber schon irgendwie so ein bisschen dystopisch. Die war schon so, ja, die hat also den Fokus darauf gelegt, wie motiviert die Turiner eigentlich sein müssten. Und dann habe ich auch so ein bisschen, was mir ja oft so geht, vorher kann ich Spiele nicht einschätzen, aber wenn ich dann so Spiele im Kabinengang sehe und so ein bisschen besorgte Bayern-Gesichter gesehen und dann dachte ich mir schon, oh oh. Ja, das hast du schon mal gesagt. Du siehst da immer viel in den Gesichtern, ne? Mhm, ja. Ich finde das auch immer spannend. Ich finde das auch bei Boxkämpfen immer spannend. Auch wie die Leute, ja wirklich, wie die Leute. Da sieht man vor allem nachher viel in den Gesichtern, ne? Da sieht man erst, ja genau, danach, da sieht man es in den Gesichtern, dann weiß man auch, was los war. Nee, aber auch vorher so, wo man sagt, so, was, ja, genau, wird er gewinnen oder nicht? Naja, und auf jeden Fall kam es dann tatsächlich auch genauso, wie ich befürchtet hatte. Und ich war mir fast sicher, dass die Italiener in Führung gehen. Ja. Das 2-0 hat mich dann doch überrascht, das 0-2, aber da, der Spielverlauf nicht. Und ich dachte mir so, ich habe es auch getwittert, irgendwie, ich twitter ja wirklich selten, aber ich habe getwittert, Champions League ist nicht so Peps Ding, oder? Aha. Weil ja, man muss ja sagen, bei Bayern, dieses Ausscheiden gegen Real und im Jahr darauf gegen Barcelona im Halbfinale, was wir ja noch längst nicht erreicht haben, wir sind ja gerade mal beim Viertelfinale, die waren nicht so ganz glücklich. Es war eine Situation, da wäre extreme Motivation gefragt gewesen. Und davon hat man da nichts gesehen. Klar, Verletzungspech letztes Jahr gegen Barcelona, aber es war nicht so, dass man so ein Aufbäumen der Mannschaft gesehen hat. Und auch in dem Spiel habe ich gesehen, dass Pep so mit hängenden Schultern an der Seitenlinie steht und eben tatsächlich genervt von seiner Mannschaft wirkt und auch nach dem 2-0 eher so, ja, das wird ja eh nichts. Das wird ja eh nichts mit den Pfeifenköpfen irgendwie. Und im Prinzip hat die Mannschaft... Würdest du sagen, dass Pep persönlich beleidigt aussieht? Er sah da persönlich beleidigt aus, ja. Und so hilft man natürlich einer Mannschaft in so einer Situation nicht weiter. Mhm. Und ich finde, die Mannschaft hat jetzt was ganz Entscheidendes zustande gebracht und ich hoffe, sie bewahren sich das. Sie haben sich erstmals in den letzten 3 Jahren von ihrem Trainer emanzipiert. Es war eigentlich egal, wie die Positionswechsel sind. Gut, die Auswechslungen von Pep waren gut, aber da saßen ja sowieso nur gute Leute draußen. Es musste ja ein Spitzenspieler kommen quasi. Ja. Aber die Mannschaft hat sich emanzipiert, hat sich selbst an der Kandare genommen und hat quasi dieses Spiel für sich gewonnen. Und zwar nur für sich selbst. Das ist gut. Und das fand ich ganz fantastisch. Und das hat mich für einen kleinen Moment wieder zu einem richtigen Bayern-Fan gemacht. Also mit Enthusiasmus. Und plötzlich war dann auch Pep Feuer und Flamme und hat mit angefeuert und ist mitgesprungen. Und ich dachte mir, so, du Arsch, jetzt wärst du auch wieder dabei, ne? Ja, aber vorher, wo ich deine Mannschaft gebraucht hätte... Da. Ich weiß nicht, vielleicht hat er entscheidende taktische Hinweise gegeben, aber Bayern hat ja alles richtig gemacht. Sie haben ja eigentlich angegriffen und versucht, Chancen sich zu erarbeiten. Ja. Das war ja auch kein Geheimrezept. Ich weiß nicht, ob es dazu einen Pep gebraucht hätte. Weißt du, dass ich so laut geschrien habe bei den Toren, dass ich heiser war? Ich bin ohne Stimme nach Hause gegangen. Und du hattest vorher einen Auftritt. Ich habe die scheinbar moderiert mal wieder. Ja, ich hatte ja schwer gehofft, dass an so einem Abend kommen eh nur ein paar humorbefreite... unterhaltungsabgeneigte Menschen, also sonst jeder vernünftige Mensch dachte, ich gucke Fußball an dem Abend, aber es war rammelvoll. Wirklich? Es waren auch richtige Männer da, es war eine Schulklasse aus Würzburg war da. wo ich dachte, Jungs, was, der eine hatte sogar seinen 17. Geburtstag. Ich habe die alle in die Kneipe danach eingeladen. Die kamen auch alle, freuten sich wie Sau. Und dann mussten sie alle raus, weil es eine Raucherkneipe war. Oh nein. Die Armen, ja. Die Kneipe war aber sowieso gerammelt voll. Und in Schöneberg, direkt gegenüber von der Scheinbar, ja. Ja, ich weiß ja. Genau, du kennst es ja. Und es waren Künstler da und es hat bis 10 Uhr gedauert, aber ich zur 60. Minute war ich bereit und habe geguckt. Hm. Also mir ist noch aufgefallen, dass ich fand, dass Robben wirklich, also wenn die Mannschaft gerade nicht so irgendeinen Superlauf hat, dann ist jemand wie Robben, Ribéry auch, aber der ist noch nicht ganz so fit, war aber auch toll in dem Spiel, der kann das wirklich extrem rumreißen, weil selbst wenn der keine Tore schießt, der macht wirklich sehr viel Positionswechsel und der bringt sehr viel Bewegung. Also das Klischee vom, die Phrase vom, wirbelt die gegnerische Abwehr durcheinander. Und zwar immer. Ja. Wenn der fehlt, ist Bayern nicht die gleiche Mannschaft. Also es ist unglaublich, dass wir immer noch sehr, sehr abhängig von Arjen Robben sind. In so, wie nennt man diese Schlüsselspiele, ne? Ja. Ja. Und Boateng auch. Also Boateng fehlt ja auch. Ich finde auch, Pep kann keine Abwehr organisieren. Der bringt zwar jedem bei, möglichst flexibel zu spielen und auch Positionen zu wechseln, wie schon öfter gesagt. Aber so ein, der Mann für den Abwehrriegel scheint er mir nicht zu sein irgendwie. Ich finde, die Disziplin, die kam da sehr von Boateng. Und auch das fehlt jetzt so ein bisschen. Hm. Und naja, man hatte eigentlich Mehdi Benatia dafür gekauft, um dem so ein bisschen dem Fehlen von Boateng, falls es mal dazu käme, was es ja jetzt ist, so ein bisschen Rechnung zu tragen. Und aber den habe ich nicht mitgekriegt, ne? Der hat gespielt, ja, aber... Ja, der hatte sehr schlecht gespielt auf jeden Fall. Der wurde auch ausgewechselt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum trainiert Bayern keine Ecken und keine Freistöße? Warum ist Bayern in Standards so schlecht? Ja, wahrscheinlich die Antwort, weil Pep keinen Bock auf Standards hat. Das ist ihm zu profan. Aber wenn man sich überlegt... Aber gibt es da nicht vielleicht einen Standardtrainer? Nee. Ich komme selbst, Icke Hessler macht bei Let's Dance mit, der trainiert auch Standard. Ja? Nee, aber könnte es das nicht geben? So einer sagt, Jungs, ich mache nur Ecken mit euch. Also die Ecken bei Bayern sind auf einem Niveau, auf einem Marianengraben-Niveau. Also das ist wirklich unfassbar. Und ich denke mir so, es kann doch nicht so schaden, das zu trainieren. Ich meine, dann mache ich halt mal ein Tor via Ecke. Also das ist ja auch ein Tor. Und die deutsche Nationalmannschaft haben es ja ähnlich scheiße gemacht, aber kurz vor der WM haben sie es trainiert. Und dann wurde das gut und Standards und Ecken, das war bei der WM ein ganz wichtiger Baustein unseres Erfolgs. Ja. Ups, jetzt habe ich unseres gesagt. Unseres? Ah. Darf man das nicht sagen? Ja, ich sag's halt nicht. Ach so. Ich bin nicht so der Deutschland-Typ, weißt du. Ja, verstehe. Ich auch nicht. Hallo. Ja, ich bin doch kein Deutschland-Typ. Coman kam dann rein und hat ein super Tor gemacht. Eigentlich das Tor, das Robben hätte machen müssen. Ja, das stimmt. Und das Tolle war auch, finde ich, dass ich habe Coman so unrecht getan, die letzten zwei Spiele, der war schon gegen Bremen im Spiel davor super, dass ich eigentlich gar nicht mehr erkannt habe, wie toll er spielt. Ich habe so, Coman hat den Ball und ich war schon so geistig weg irgendwie. Hm. Aber eigentlich hat er genau alles, so als hätte er sich mit mir zusammengesetzt und alle meine Kritikpunkte berücksichtigt in den letzten zwei Spielen. Ich glaube, dass der Brennercast hört. Ja, ganz fantastisch. Ja. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse gesehen unter unseren Usern. coman@bayernmünchen.de Ja. Da habe ich ja sowieso eine Theorie, dass E-Mail-Adressen sind leichter, als man denkt. Es gibt so bestimmte Leute, wo man wirklich staunt, also ich bin mir sicher, unter angela@bundeskanzleramt.de, das landet bei unserer Kanzlerin. Ja? Ja. Sollen wir mal ausprobieren? Können wir doch mal testen. Ja. Petri@afd.de. Petri, ja. Muss auch gehen. Ich weiß die E-Mail-Adresse. Außer Wolfgang Petri ist auch Mitglied. Ich weiß die E-Mail-Adresse von Lars Eidinger. Ja? Ja. Ja. Ich nicht. Ja. Ich sag nur so weit, sie endet auf hotmail.com, das finde ich super geil. Ja, hotmail.com ist ja mittlerweile eigentlich ein ganz lässiger E-Mail-Name. Total. Ne? Konnte man früher, war es eigentlich eher peinlich, was du bist bei Hotmail, peinlich, AOL Hotmail. Ein bisschen anzüglich auch, weil man auch das Hotmail nicht so ein... Ja, aber vor allem nee, hieß es ja, dass man irgendwie so ein uralt Internet-Fuzzi ohne Zugang zur Neuzeit und Hotmail-AOL-Fusion. Aber jetzt, wenn man Hotmail hat, ist man ganz schön lässig, finde ich. Ist, ja, das ist alter Adel, finde ich. Das ist so ein bisschen, als wenn du heutzutage noch eine 0172-Nummer hast. Ja. Das finde ich auch mal richtig cool. Ja, 0171 war Telekom 0171. Das war Telekom D1 und genau. 0172 war D2 Mannesmann. Was jetzt Vodafone ist, oder? So was jetzt in Vodafone der Evolution. Ist, ja. Ja. Nach dem Spiel hat dann Matthias Sammer komischerweise auf Uli Hoeneß rumgehackt. Uli Hoeneß hat in der Laudatio für Jupp Heynckes gesagt, ja, Pep Guardiola möchte auch gerne das Triple gewinnen. Ja. Und also bis zu dem Zeitpunkt... Bis zu dem folgenden Interview mit Matthias Sammer ist niemand aufgefallen, dass das ein verwerflicher Satz sein könnte. Ich erkläre mich auf, was ist daran verwerflich? Ja, pass auf, das ist wie mit diesem Polt-Sketch, wo der Polt spielt so einen Türsteher, also so einen Ordner am Oktoberfest. Und da sitzt einer inmitten der wogenden Bierzeltmassen und trinkt nur irgendwie ein Mineralwasser. Und dann lässt der Polt dann mit Gewalt aus dem Zelt entfernen und sagt dann, das hätte überhaupt niemand gemerkt, dass dieser Mann gestört hat. Und so war es dann ein bisschen aus. Also das bis zu der Replik von Matthias Sammer war der Satz harmlos. Aber Matthias Sammer hat gesagt, das ist dummes Zeug zu seinem ehemals Präsidenten und vielleicht demnächst wieder Präsidenten. Ja. Und Pep würde das Triple überhaupt nicht so anpeilen. Und da frage ich mich, warum nicht? Ja, gut. Ja. Offensichtlich, der Gedanke liegt so greifbar da. Ja, ja, natürlich. Und jetzt fragt man sich, warum hat Sammer das gemacht? Will er sich positionieren? Weil er ist ja jetzt, seine Aufgabe ist ja nicht so wirklich klar definiert, bei Bayern nach wie vor nicht. Bayern hat ja diesen Transfer-Scout, der heißt nicht Henke, wie heißt denn dieser? Ah, ich vergesse immer, wie der heißt. Der ist aber auch so, der ist so namens- und gesichtlos, aber ist ein ganz fantastischer... Gesichtslos, hier so eine Marvel-Figur vor mir. Wie heißt denn der? Kommt erstmal Immobilien-Scout 24. Nee. Ach, guck mal, da wohnt der. Kaderbeauftragte. Wie heißt denn der? Kaderbeauftragter Bayern. Mhm. Kaderbeauftragter. Auf jeden Fall, der ist von Leverkusen gekommen, das ist ein ganz fantastischer Mann und der hat auch so Königstransfers wie Coman und Costa erledigt. Du, apropos, ich habe heute Morgen gesehen, Coman will weg. Ja, kann er aber nicht, weil er ist geliehen von... Von Juventus, ja. Ne? Also, wo hast du denn das gelesen? Auf Bild.de. Gibt es ein Video dazu? Ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft, mir das Video anzugucken. So, ich komme jetzt hier aber nur zu... ein kleiner Tipp an die Hörer. Auf Marder-Beauftragter. Ja. Weiß nicht, ob es beim... Ja, FC nee, da in der Sebener Straße, die haben da einen Marder. Das ist... Der hat schon die A8 und Porsches zerlegt. Das war ganz schlimm. Die haben jetzt einen eigenen Marder-Beauftragten. Der, genau, der hat auch einen Hund zu Hause. Wissen vielleicht viele Hörer nicht, ja. Wenn man einen Hund zu Hause hat, man kann Haare von dem nehmen und in einen alten Socken packen. Und den irgendwo vorne am Motorraum anbringen, das hält die Marder auch fern. Muss aufpassen, dass aber nicht so nah am Motorraum ist, dass die Socke anfängt zu brennen. Das ist auch unangenehm. Ich rede hier so weiter, während du versuchst, den Namen dieser Person rauszufinden. Ja. Bernie Meyer blättert sich hier durch Wikipedia durch. Na, wir verschieben es mal. Bleibt immer wieder hängen bei Sachen, die ihn auch interessieren. Wie Marder-Beauftragter. Na gut, wir verschieben es. Wir haben ja Zeit. Alaba hat seinen Vertrag verlängert bis 2027 oder so ähnlich. Ja. Nein, nicht ganz so lang. Bis auf die, wenn an der, im Vertrag steht, aber in den Zeitpunkt, an dem der Berliner Flughafen eröffnet wird. Ja, okay, ja. Gut. Das ist aber immer, das ist, glaube ich, für jeden Verein eine dankbare. Das ist für jeden. Ja. Ja. Beim Carsharing würde man das eine Open-End-Buchung nennen. So, jetzt reicht's aber. Ja. Ja, was ist eigentlich mit Tusky passiert? Das war doch dieser Mann, der im Winter kam, um die Bayern zu verstärken. Ja, hat einmal gespielt gegen Darmstadt, hat da einen Fehler gemacht, einen Stockfehler und seitdem nie wieder aufgetaucht. Saß aber bezeichnenderweise, saß auf der linken Seite der Bayern-Auswechselbank, saßen die Stars, ja, gegen Köln jetzt am Wochenende. Dann kam Matthias Sammer, ja, dann kam Götze und dann kam Tusky. Also wenn das so die Rangordnung, also so die Beliebtheitsskala ist bei Bayern, dann... Glaubst du, dass das irgendwie festgelegt wird, wo sitzt? Oder kommt man so hin und guckt, schon wieder neben Sammer sitzen? Nee, ja, aber manchmal ergeben sich doch so Gebilde ganz organisch, ne, und stimmen dann trotzdem irgendwie mit. Du meinst wie im Tourbus? Ja, ja, genau. Aber jetzt sind wir eigentlich schon beim aktuellen Bundesligaspieltag und deshalb, Rüdiger Rudolf, break it down for us. Oh yes, I will. Sag quasi zu jedem Spiel einzeln was. Okay. Ich unterbreche dich jetzt immer. Und möchtest du, dass ich freitags beginne oder sonntags? Nee, du beginnst einfach so, wie du es dachtest. Pass auf, dann. Nach einem 1:3 gegen den BVB sieht es für Augsburg am Sonntagabend total drüber aus. Ja, da muss man sagen, so ein Spiel gewonnen, wenn man so nach so einem glanzvollen Europapokal oder Champions League Pokal auftritt, kann man auch ein Spiel sehr mühsam gewinnen. Finde ich absolut legitim. Wollte ich jetzt nur mal zu Dortmund sagen. Gilt ja auch für Bayern so ein bisschen. Ja. Gut, und Augsburg hat jetzt sogar erst geführt, ne? Genau. Ja. Dann weiter. Nach dem 0:2 gegen Stuttgart ist bei Bayer wieder alles Roger. Ja, sehr lustig, weil eigentlich ist schon Favre kontaktiert worden. Ist er? Sagten mir meine Quellen, ja. Der saß quasi schon im Taxi. Und dann nach der 2:0-Niederlage. Der wohnt in der Nähe, oder was? Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach so. Das war nur so figurativ. Tja, Taxi. Ja, und jetzt ist er wieder, erstmal wieder auf der, wie sagt man? Auf dem Abstellgleis. Standby. Auf Standby. Das meinte ich, genau. Standby. Standby, ja. Okay. Ach so, nee, da habe ich noch was Schönes. Ja. Toll, da hat vor dem Spiel hat der Kicker geschrieben, Achtung. Ja. Unlängst gab Roger Schmidt ein Interview. In diesem sagte er folgenden Satz. Meine Wunschvorstellung ist, mit Bayer eine Spielidee zu haben, die Wiedererkennungswert hat und die wir weiter optimieren. Ich möchte, dass man, wenn man Bayer 04 sieht, sofort weiß, es ist Bayer 04, auch wenn die Spieler das Club-Trikot nicht anhaben. Der Kicker-Mann kommentiert, dieses Ziel ist erreicht. Und jetzt nenne ich dir die Überschrift von dem Artikel. Blutleer ohne Leidenschaft langweilig. Boah. Als wieder. Haben wir nicht neulich darüber geredet, wie hämisch die Zeitung ist? Ja, aber der Kicker eigentlich nicht. So. Ach so. Nee, aber das finde ich sehr pointiert. Aber gegen Stuttgart? Ja, habe ich nicht gesehen. Die Zusammenfassung auch nicht, weil das war ja Sonntagabend. Da gibt's ja für mich keine Möglichkeiten mehr. Also Sonntagnachmittags. Ich wüsste nicht, wo ich da noch Zusammenfassungen sehen soll. YouTube-Bild.de habe ich entdeckt. Die haben ziemlich viel, ja. Okay, aber für Bild.de möchte ich hier nicht Werbung machen. Nee, ich auch nicht. Okay. Streichen. Es funktioniert auch überhaupt nicht. Schneiden wir raus. Da kamen nur Frauen mit Brüsten. Schneiden wir raus. War ganz schlimm. Genau, widerlich. Bäh. Also war internationaler Kurztag, da konnte ich nichts gucken. Ja. Gut. Das wollte Bild auch zeigen. Das ist das Niveau. Frankfurt gewinnt im zweiten Spiel mit neuem Trainer 1-0 gegen, Hannover. Ja, Hannover, die sind ja abgestiegen jetzt, ne? Die haben ja wirklich wahnsinnig viel Punkte Rückstand. Das 10 Punkte, ne? Da ist nichts zu wollen. Nee, glaube ich nicht. Und Schaaf hat sich total aufgeregt über Merck, weil Merck eben bei Sky gesagt hat, dass die Spieler gegen diese Fehlentscheidung nicht protestiert haben. Da würde man schon merken, wie wenig Wille da noch drin ist. Und das ist Schaaf ausgeflippt. Hat gemeint, ich habe es gesehen. Ein mega Hammer an Kränkung. Super-GAU, hat er gesagt. Ja, super-GAU. Mhm. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ja. Aber wie man so schön sagt, die Nerven liegen blank. Blank? Ja. Okay, blank. Mit Energieeffizienz und Sandro Wagner erkämpft sich Darmstadt einen Punkt in der Autostadt 1:1 Linien gegen Gölfe. Sandro Wagner, ne? Großes Kicker-Interview. Yes. Also, beziehungsweise Kicker-Bericht über ihn. Oh, ich hab's nicht gelesen. Damn. Und dass er jetzt auch endlich nochmal zu solchen Ehren kommt. Ja. Auf seine alten Tage. Und dass er auch ein bisschen vom Leder ziehen darf. Würdest du eigentlich auch sagen, dass Sandro Wagner, wo ich das Foto gerade sehe, für einen Fußballer einen ziemlich athletischen Oberkörper hat? Ja, aber das haben die alle. Nee, das haben die nicht. Doch, die meisten sind so Sixpack-mäßig unterwegs. Ja, aber die haben keine, also jetzt so Arme und Brust und sowas, also Arjen Robben zum Beispiel jetzt, so ein Hänfling. Ja? Oh, ich einmal tief einatme, hängt er mir quer unter der Nase. Viele meiner Fußballkollegen finde ich nur noch peinlich und zum Fremdschämen, lese ich. Aber er hat in Wirklichkeit gesagt, vieles meiner Fußballkollegen. Aha. Muss man genau lesen. Damit meint er den Social Media Output, was die Kollegen so auf Twitter und Facebook posten. Und also falls jemand den Kicker von letzter Woche noch hat, ist es tatsächlich ausnahmsweise ein sehr amüsanter Kicker-Artikel. Darf ich mir den gleich mitnehmen? Ja, wenn er noch irgendwo im Klo noch liegen. Ja, gut. Unangekotzt. Wenn du nicht gestern draufgereiert hast. Ja, gut. Der andere, schnell mal zum anderen Bad Boy des deutschen Fußballs, von Sandro Wagner zu Max Kruse. Lest mal kurz den Breakdown für Gladbach vor. Hier unten. Und am Freitagabend hat Schalke Gladbach doch tatsächlich die volle 2:1 Breitenseite verpasst. Irgendwie ungerecht. Ja, was sagt man dazu? Also eigentlich nie hat eine Mannschaft die andere so klar dominiert und trotzdem verloren in der gesamten Bundesliga-Saison. Okay. Also jetzt meine ich. Ja, gut. Oder, kann man sagen? Ich glaube ja. Ich habe nur Ausschnitte gesehen. Ja, das glaube ich reicht in dem Fall. Gut. Dass Breitenreiter jetzt aber auch wieder so ein entscheidendes Spiel gegen den Mitkonkurrenten dann gewinnt, aufgrund von eigentlichem Scheißspiel. Ärgert uns. Das ärgert mich, ja. Das ärgert mich selbst als Schalke-Fan, ärgert mich das. Ja. Übrigens, ich habe so Leute auf meiner Facebook-Timeline, die habe ich teilweise auch geblockt. Also ihn, falls du das hörst, du bist gemeint. Die sind eigentlich so nette Leute, ne? Die sind immer freundlich, ehemalige Arbeitskollegen. Das ist wirklich so ganz super possierliche, nette Kollegen, wo man denkt, in so einer Haifischbranche wie der Medienbranche, mit denen kann man immer reden und so. Und dann sieht man so, was die da auf Facebook posten. Und wenn es dann um Fußball geht, werden die so gehässig. Mhm. Und so, da sprudelt so viel Hass und bitterer Sarkasmus. Es sind natürlich nie Bayern-Fans, ne? Mhm. Aber der zum Beispiel ist Hertha-Fan und da gibt es ja wirklich wenig Grund zu klagen in dieser Saison. Oh nein. Und der hatte dann irgendwie so ein Screenshot vom Stadionheft, wo dann drauf stand, Hertha Berlin gegen Gelsenkirchen. Und dann hätte er gesagt, er hätte dann statt Gelsenkirchen, das Hertha hätte wohl nicht mehr drauf gepasst, aber man hätte das Gelsenkirchen auch durch Drecksverein ersetzen können. Pfui. Das ist doch. Pfui. Das muss nicht sein. Nein, das muss wirklich nicht sein. Nein. Ja, jetzt. So, wo geht's weiter? Warte mal. Max Kruse, genau. Wir wollen über Max Kruse kurz reden. Max Kruse hat 75.000 Euro im Taxi vergessen, das wissen wir. Ja, der Fahrer sagt, er hätte gedacht, es wäre Trinkgeld. Ja, nee, das war auch, das Auto war ein Volkswagen und er brauchte dringend ein neues. Ja, sehr gut. Da schließt sich der Kreis. Warum hat jemand 75.000 Euro dabei? Also ich habe mal durchgerechnet mit einem Kumpel gestern, also da müsste man mit sehr viel Edelprostituierten Sex haben. Weil ich habe neulich in der SZ gibt es so eine Videokolumne, fragt dumme Fragen, Klischeefragen an Blablabla, und da war so eine Edelprostituierte und die hat mir auch was über Preise erzählt. Und ich war danach auf ihrer Seite und habe mir die Preise mal angeschaut. Ja. Die hat auch einen Prostituiertenring betreibt die. Ah, gut. Also, weiß nicht, sagt man da Kurtisane, sagt man eher, glaube ich, da, oder Hostesse. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, weiß auch gar nicht, ob es dann ist auch strafbar, ist es eigentlich strafbar, Edelprostituierte zu sein? Nein, nee, ne? Natürlich nicht. Nee, ist ja eh nicht strafbar. Nee. Na, da habe ich mir die Preise mal angeschaut und anhand von denen habe ich durchgerechnet, was man für 75.000 alles machen kann. Wie viel Sex hätte Max Kruse oder wie viel Zeit hätte er in welchen Hotels in Berlin verbringen müssen, um diese 75.000 auf den Kopf zu hauen an einem Abend. Und weiß nicht, das wäre schon die teuerste Add-on. Die teuerste Add-on. Ja. Suit, und zwar dann Suite. Irgendwie ganz Suite, Suit, Add-on Suit statt Adlon Suite. Wusstet ihr, dass Bernie Anglistik studiert hat? Ja, gut. Ich leide an Anglistik, das ist mein Problem. Du leidest an Anglistik, ja, gut. You suffer from. Ja. Anglophoria. Genau, er hätte auf jeden Fall, wir haben ausgerechnet, er hätte quasi das Adlon zwei Tage lang buchen müssen mit 7 verschiedenen Prostituierten, um auf so einen Preis zu kommen. Also war es das nicht. Tim hat dann vermutet, er hat sich wahrscheinlich einfach ein neues Auto gekauft. Das reicht nicht, weil wir haben ja neulich festgestellt, er fährt ein... Ich glaube, er fährt wirklich Lamborghini Gallardo. Ja, und da reichen 75.000 nun wieder nicht. Naja, schon. Allerdings, vielleicht wollte er einfach neue Scheibenwische dafür kaufen. Ja. Ha, sehr gut, sehr gut. Gut, jetzt haben wir es. Nee, aber heute wird der neue Max Kruse-Skandal öffentlich. Und zwar Vorfall in einem Berliner Club. Ja. Eine Frau hat ein Foto von ihm beim Tanzen gemacht. Er ging diese Frau aggressiv an, hat ihr das Handy aus der Hand genommen oder so ähnlich. Die Frau war aber Bildreporterin, weswegen sich für mich der Vorgang eigentlich damit erledigt hat. Ja. Für Klaus Allofs aber nicht. Der sagt, jetzt droht der Rauswurf. Und Jogi Löw überlegt auch. Moment, aber was hat er gemacht? Er hat ihr das Handy mit weggenommen? Oder er war in dem Club, er hat öffentlich seinen Geburtstag gefeiert. Der glaube ich wurde am Freitag oder so, wird er 19. Ja. Und, war ein Scherz. Und dann hat eine Frau, nicht zu erkennen als Bildreporterin, warum auch, ein Handyfoto gemacht. Ja. Und dann ist er diese Frau angegangen. Wie genau, ist jetzt noch nicht bekannt zu dieser Stunde. Hm. Ja, genau. Finde ich jetzt nicht so schlimm eigentlich. Ja, finde ich völlig okay. Finde ich auch okay. Ich meine, gut. Die Letzte, die versucht hat, mich zu fotografieren. Die? Ja. Was ist die? Jetzt musst du Pointe finden. Ja, ich hatte eine, aber die ist mir zu brutal. Ich würde ihr niemals Gewalt an. Also die, die braucht jetzt ein neues Handy. Okay. Die telefoniert jetzt mit Samsung. Ja. Okay, den hast du gut down. Den habe ich downgegradet. Ja. Okay, ja. Was fehlt dir noch? Ich habe dich ein bisschen... Ja, stimmt. Warte mal, Hertha gewinnt selbst gegen Ingolstadt 2-1. Willst du was dazu sagen? Nee. Also irgendwie sehe ich jedes Mal, wenn ich Ingolstadt sehe, sehe ich einen armen Hasenhüttl, der sich wirklich wegen richtig unfairer Entscheidung aufregen muss. Und ich denke jedes Mal, ja, du armer Mann, du hast wirklich recht. Ja, aber Hasenhüttl ist irgendwie der, finde ich, gerade mein Lieblingstrainer. Der muss unbedingt... Ja, eben, mir auch. Also bei mir, er hat ja auch immer recht. Ja. Und manchmal denke ich schon, dass... Ich glaube natürlich nicht, dass solche kleineren Vereine absichtlich benachteiligt werden, so wie das Christian Streich immer moniert hat Freiburg. Ich glaube einfach, dass die Schiedsrichter oft so die Protagonisten und so den Stellenwert nicht so irgendwie auf dem Schirm haben und so instinktiv einfach da anders reagieren. Ohne ihn, will ihnen da keine Absicht unterstellen, aber ich glaube schon, dass man es so ein bisschen unter die Räder geraten kann. Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Na gut, aber Ingolstadt, glaube ich, ist auf der sicheren Seite, oder? Ja, sieht so aus. Sieht so aus, das freut uns. Gut. Köln hatte letztendlich mehr Chancen gegen die Bayern, als sie selbst gedacht haben. Aber was soll ich sagen? 0-1 für die Münchner. Ja, war nicht so unentschieden, wäre verdient gewesen. Bei Bayern war es halt wirklich ein bisschen qualvolles Spiel. Andererseits, Naja, nach dem Spiel. Eigentlich hast du ja alles schon beim BVB spielen. Ja, außer ich meine, die Mannschaft wurde auf 8 Positionen verändert, 5 Neuzugänge in der Startelf und 3 Auswechslungen und kein Mario Götze, habe ich geschrieben. Götze meinte ich natürlich. Hm. Götze. Aber er ist auch total vergetzt im Moment. Ja. Und Müller hat dann so süffisant nach dem Spiel auch gesagt, ja, da will er jetzt eigentlich auch nicht drüber reden, aber vielleicht kann sich der Mario die Spielpraxis bei der Nationalmannschaft dann holen. Aha. Das heißt ja eigentlich, dass er wirklich nicht so gut in Form sein muss. Hm. Und Pep hat gesagt, die bestmögliche Bayern-Mannschaft hat gespielt. Puh. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, aber ich glaube tatsächlich, Pep ist persönlich von Mario Götze enttäuscht. Er hat sich da, bevor er zu Bayern ging, mehr von dem versprochen. Wie wir alle eigentlich. Ja. Ich würde es gerne sehen, wenn er weiter bei Bayern spielt und eine Chance kriegt und sich vielleicht bei Carlo Ancelotti ein bisschen bewährt. Mich würde es freuen, ich mag den Götze. Mhm. Aber gut, ich glaube auch, dass er nicht so, ich glaube, dass er in seiner Form also anderen hinterherhinkt. Und ich bin froh, dass my boy Rode hat gespielt. Ah. Ja, ich mag ihn so. Mein Lieblingsspieler. Alles klar. Gut. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, auch im Ergebnis. Bremen gegen Mainz, 1-1. Nach einem netten 1-3 gegen Hoffenheim bewegt sich der HSV endlich wieder in gewohnte Relegationsgefilde. Hoffenheim auch, aber von unten. Und am Freitagabend, nee, das hatten wir schon. Ja. So, dann kommen wir jetzt zur zweiten Rubrik, die ich zu bedienen habe. Statistik. Ich muss es natürlich sagen, obwohl die meisten, die aufmerksam den Spieltag verfolgt haben, es schon gesehen haben werden. Pizarro hat mit Marco Bode gleichgezogen. Oh, da habe ich ja Unsinn erzählt, da hat mich der Thilo auch gerügt. Ne? Ich habe ja gesagt, es dauert noch eine Weile, bis der zu den Super-Torschützen, zum erfolgreichsten Bremer Torschützen wird. Aber es dauert gar nicht mehr lange. Er hat es schon geschafft? Nee, ja, ach so. 2 Tore oder so. Ah, nee. Ach so, Burgsmüller jetzt, oder was? Nee. Marco Bode, nein. Marco Bode hat er, glaube ich, jetzt geschafft. Marco Bode hat er eingeholt. Also die haben Gleichstand jetzt, 101. Ja. Das Schöne war, als das erzählt wurde im Fernsehen, war eine Kamera auf Marco Bode, der im Stadion stand, das nicht mitkriegt. Der stand so an die Wand gelehnt und rauchte ein. Das war irgendwie sehr schön. Und die Länge des deutschen Fußballrasens beträgt 30 bis 45 Millimeter. Im 5-Meter-Raum einiger Premier League-Stadien wird der Rasen extra 5 Millimeter länger gelassen als auf dem restlichen Feld, um dem dort auftreten höheren Belastungen Herr zu werden. Oder anders gesagt, nach 2000 Jahre Pflege wird mein Rasen recht annehmbar sein, denke ich. Was war die Durchschnittstemperatur in den Stadien? Die Durchschnittstemperatur in den Stadien an diesem Wochenende war 7,5 Grad Celsius. Vielen Dank, Rüdiger. Ich habe was hinzuzufügen. Gegen die meisten Spieler sind gelb gesperrt vor einem Spiel gegen den FC Bayern in der gesamten Bundesliga. Da ist doch System dahinter. Ja. System Gastronomie. Ja. So, Klopp kommt nach Dortmund zurück mit Liverpool. Was für ein Brenner. Das müssen wir anschauen, oder? Er hat gesagt, ich freue mich schon, meinen Jungs dieses herrliche Stadion zu zeigen. Ja. Ja. Ich finde es schon wieder super arrogant, ehrlich gesagt. Nervt mich schon wieder. Diese Reiseführer-Attitüde? Ja, überhaupt diese Attitüde. Überhaupt Attitüde zu haben, einfach ein bisschen mehr Demut. Weil aber, hat auch wieder verloren, nach 2-0 Führung, weil hat er wieder am Wochenende verloren. Wollte gerade sagen. Gegen Southampton oder so. Ist eben noch die Demut eingeprüft. Oder sagt man, Sissis heißt glaube ich auch Southampton. Und ich sage so, Southampton. Genau wie Sweet und Add-on. Weißt du, was ich bin? Ich bin sprachlich justified. Für Insider jetzt nur. Okay. So ein bisschen Kentucky-fied. Es gibt aber viele Sachen im Englisch, wo ich manchmal staune, wie es ausgesprochen wird, dann doch. Ja. Zum Beispiel, weißt du, wie dieser Ortsteil von London heißt, wo der Meridian durchläuft? Ja, das ist jetzt sehr hintenrum eingefädelt, die Frage. Ja, nein, weiß ich nicht. Greenwich. Ich habe immer Greenwich natürlich gesagt, aber es heißt Greenwich. Das wusste ich. Aber das weiß jeder. Das weiß jeder, bis auf dich. Tut mir leid, ich würde das gerne zurücknehmen, die letzte Äußerung. Schneiden wir auch raus. Aus dem Protokoll. Was habe ich hier sonst noch für Notizchen? Keine mehr. Es wäre quasi, man könnte jetzt eine Kicker-Lele bringen. Oh ja. Ich möchte vielleicht aber noch meinen unerwarteten Anfang, den ich heute nicht gebracht habe, gerne zum Schluss. Da habe ich ja mit der Keimhölle. Ja, genau. Das ist nämlich quasi aus dem Konzept gebracht. Ich wollte eigentlich infiziert. Erzählen, dass ich seit Donnerstag Kontaktlinsenträger Teilzeit bin. Oh mein Gott. Jetzt gerade nicht. Und zwar lass mich dir davon berichten. Ja. Ich war am Donnerstagmorgen, weil man muss ganz früh hin, bei Vielmann im Gesundbrunnencenter. Da war ich auch schon. Und habe gesagt, bitte das mal mit den Kontaktlinsen einrichten. Die Frau war sehr nett. Das hat alles wahnsinnig gut geklappt. Ja. Ich habe so Tageslinsen. Ich fühlte mich ganz großartig. Das war so was wie so ein Tageslinsen? Achso, verstehe, die man täglich wechselt, ne? Ja, genau. Das war so ein, ich will's es ja gibt auch also nicht Tages- und Nachtlinsen, sondern es gibt Tageslinsen, die man, wie lange kann man die drin lassen, wie viele Stunden? ich glaube, so 24 Stunden oder so. Alright. Und ich hatte die dann da reingemacht, ne? Ja. Und ich habe sie super vertragen. Und es war, ich war wie so ein bisschen so ein Erweckungsgefühl. Du hast das Gesundbrunnen-Center mit neuen Augen gesehen. Allerdings, ja. Und ich bin mit diesem Erweckungsgefühl dann auch ohne Brille nach Leipzig gefahren auf eine Veranstaltung abends und dann auf eine Party. Und ich habe wirklich, ich konnte die ganze Zeit auf meinem Handy Sachen checken. Ohne Brille, das war unglaublich. Das war so fantastisch. Normalerweise muss ich doch immer dir oder Tim oder meiner Frau das Handy geben und sagen, lies mal vor. Ja. Genau. Und das war so großartig. Und ich habe mich dann mit Kontaktlinsenträgern ausgetauscht. Und man stellt eigentlich fest, man ist eigentlich so eine kleine verschworene Gemeinschaft irgendwie so ein bisschen. Und man so, dann kann man wirklich auch so, wie findest du es bei dem Rauch? Oh, der Heizpilz ist stressig für dich und hier ist es aber ein bisschen enger und haben wir so der Schweiß und man muss öfter blinzeln. So, man ist so Teil so einer kleinen verschworenen Gruppe. Das ist wunderbar, Rüdiger. So Sekte. Ja. Du, ich hab mal eine lange Zeit behauptet, dass ich dazugehören würde. Ich bin in meinem ersten Führerschein, als ich 18 war, offensichtlich waren meine Augen dann noch pubertär verwirrt, stand drin, dass ich eine Brille, eine Sehhilfe brauche und habe damals Brille getragen. Manchmal habe ich die Brille schlicht und ergreifend vergessen. Und wenn ich in eine Polizeikontrolle kam, der Führerschein kontrolliert wurde, habe ich gesagt, aha, Sehhilfe. Dann hat der Polizist mir immer so ganz tief in die Augen geguckt. Ich habe dann auch mal ganz tief zurückgeguckt. Ich sag, ich habe Kontaktlinsen. Und dann waren sie sich immer nicht ganz sicher. Und er so, ja, ist gut. Aber ich hatte natürlich nie welche drin. Aber ich habe eine Menge Polizisten tief in die Augen geguckt. Na, es ist Stoff für eine Kikalele. Naja, warte, auf jeden Fall. Ich habe aber mir... Ach, du warst doch nicht fertig. Nein, Entschuldigung. Mir hat nämlich nichts was ausgemacht. Nichts, weder der Rauch noch der Heizpilz. Ich war so, ich stand so über den Dingen. Ich war so Mr. Kontaktlinse 2016. Du hattest den Durchblick. Ich hatte es, das gewisse Etwas. Also ich muss auch wirklich sagen, das war einer meiner schönsten Abende auf Buchmessen. Er war. Und dann dachte ich, am Samstag war ich bei einer Geburtstagsparty geladen und ging los und sagte so zu meinem Sohn Ludwig, pass auf, ich mache mir nur noch kurz die Kontaktlinsen rein. Du darfst auch gucken, weil das ging auch erstaunlich einfach den Donnerstag zuvor. Du darfst kurz gucken und dann gehen wir los. Weil da sind wir irgendwie, da habe ich ihn quasi zu Nachbarn gebracht. Und dann wurde das ein Massaker, wirklich. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Ich habe mir so ins Auge gefasst, irgendwie, dass ich teilweise 2 Minuten dachte, ich hätte mir das Auge ausgestochen. Ich kam mit blutunterlaufenden, also fast blutenden Augen irgendwie dann bei den Nachbarn an. Meine Frau war da gerade, das klingt ja furchtbar, also ein Kindergeburtstag. Und die Leute haben mich wirklich, also das war das Gegenteil von Donnerstag, da war so, hey, wer kommt denn da? Es ist Bernie Meyer. Und beim anderen war es, oh Gott, es ist gar nicht Bernie Meyer. Beim anderen war so, oh Gott, es ist Bernie Meyer, was ist mit ihm passiert? Aber sag Bernie, hattest du die ersten Kontaktlinsen, hat die Vielmann da mit dir geholfen? Sie hat mir Tipps gegeben, ja. Aber ich habe es trotzdem selbst gemacht. Sie hat es mir so pädagogisch, das ist ja so wie beim Kondom, mach's erstmal, du musst selber machen, weil dann lernst du. Eine Frau daneben und hilft einem. Sonst lernst du es nicht, ne? Ja. Genau. Mhm. Ich mach mal selbst, hat die so. Ja. Also, ich habe mir auch beim Kondom schon super weh getan. Ich habe es beim ersten Mal. Fand's nicht gut, hab's nie wieder. Lass uns was singen. Egal, aber wir sind aufs dritte Mal gespannt. Ich werde berichten. Gut. So. Ich denke, wir sind alle gespannt. Wir nehmen aber das Sandro Wagner Interview. Ich wollte es gerade sagen. Ja, das ist doch, wenn es schon so schön hier. Hey! Ja. Oh. Hey, was ist jetzt hier? Matthias Sammer. Peinlich und zum Fremdschämen wäre dann auch unser. Können wir an das Kondomthema nahtlos anschließen. Aber da müssen wir vielleicht eher was von unten finden. Ja. Um klare Worte. Bleiben beim Kondomthema. Ist der nie verlegen? Aha. Ja. Genau. Wir sollten nicht zu wählerisch sein. Ja, außerdem. Naja, irgendwie ist auch nicht so toll. Komm, vielleicht fällt es einfach aus heute. Ja, fällt es einfach aus? Ja. Pass auf, spiel doch irgendwas und ich sing ein Wort. Ich jazz ein bisschen. Sandro Wagner, peinlich und zum Fremdschämen. Sandro Wagner, wo hast du deinen geschnitten Oberkörper? Ethan Hawk goatee, we like him a loti, Sandro Wagner. Er hat verschwert, in Darmstadt angekommen. Schuster ist der ehrlichste Trainer in deinem Leben. Sandro Wagner! Schon 11 Tore. Sandro. Auf jeden Fall hätte er locker in Gettaker mitspielen können, finde ich. Auf jeden Fall. Halt. Ja. Er sieht auch aus wie eine superbe DNA. Sa. was wollte ich eigentlich sagen? Sav, welches Wort fängt mit Sav an? Save the rest for later. Safer Kontaktlinse. Gut. Oh Gott. Warum muss es immer so schlecht aufhören? Wir sind immer. Ich habe gedacht, du machst jetzt einfach Stopp. Ja, aber ich kann nicht. Du willst doch weitermachen. Nein, es ist immer so. Wir sind immer in einem guten Dings, bevor wir aufhören. Und dann denken wir, wenn man in so einem guten Flow ist, dann. Jetzt haben wir noch eine richtig gute Schlusspunkte raus. Und dann wird es immer scheiße. Dann wird es immer scheiße. Und dann enden wir immer auf so einem traurigen. Weißt du, ich habe gerade so einen Peter-Lustig-Impuls. Jetzt müsst ihr aber ausschalten. Ja. Ihr seid ja immer noch da. Tschüss. Tschüss. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.